Ich weiß. Darum fange ich erst einmal bei den armen Arschlöchern, Schlampen, Alkoholikern, Mückenstrichen und Drogenabhängigen an. Also dann, Happy New Year. Ich weiß. Darum fange ich erst einmal bei den armen Arschlöchern, Schlampen, Alkoholikern, Nuckenstrichen und Drogenabhängigen an. Also dann, Happy New Year. Ich weiß. Darum fange ich erst einmal bei den armen Arschlöchern, Schlampen, Alkoholikern, Nuckenstrichen und Drogenabhängigen an. Also dann, Happy New Year. Ich bin nicht abhängig. Ich weiß. Ich kann jederzeit aufhören, weißt du? Alles wird wundervoll.